Und ich bin das musikalische Irrfahrt. Leipziger Liederszene Teil 1. Heute mit dem Chansonnier und Komponisten Hubertus Schmidt. Ist wer zu hängen in Paris? Es erkläre bien sûr, je suis parisienne. Die Leipziger Liederszene umfasste zu DDR-Zeiten weit über 80 Liedermacher. Man nannte Leipzig deshalb auch die Capitale du Chanson, weil die Leipziger Interpreten die meisten Preise zum Le Contest du Chanson in Frankfurt oder abfassten. Und vor allem, weil es hier eine inhaltliche, formelle und künstlerische Vielfalt gab. Mais c'est sûr, ils étaient mieux que nos interprètes. Mit der keine andere Ostmetropole aufwarten konnte, der Cretin Provincial. Durch die Sendung führt sie Andreas Bollenspiegel alias Dieter Kalka. Sag ich wohl vom Wasser, dass es steigt, wenn deine Liebe nur noch mich betrifft, als hätte ich mit meiner Unterschrift den Damm errichtet und dich abgezweigt. Von deinen Quellen mit geschickten Küssen, ich aber möchte nicht nur dich nicht missen. Komm, bauen wir uns eine Arche, das sind wir auf engstem Raum, zusammen mit Menschlein und Tieren und meinem geretteten Mondpflaumenbaum. Doch sei das Schiff zugleich so groß und breit, dass du mich drauf nur findest, wenn du suchst, und dass auch jenem, den du ungern buchst, ein Platz verbleibt für seine Eigenheit. Denn zwar empfingst du wohl der Gnade reichlich, doch bist du nur wie jeder unvergleichlich. Komm, bauen wir uns eine Arche, doch hack nicht die Bäume kaputt, grabe sie aus mit den Wurzeln, um einst sie zu pflanzen in Schotter und Schutt. Und baue mir das Gehäuse auf am Strand, damit die Flut es möglichst schnell erreicht. Und was da krabbelt, zappelt, faucht und kreischt, was grünt und blüht, hat dann ein Vaterland. Auf diesem Grund, weil unvermeidlich wäre die Toleranz auf dieser schönen Fähre. Komm, bauen wir uns eine Arche mit aller Vernunft unserer Angst, und dann wird das Wunder geschehen, wenn du es von uns nur verlangst. Dann schaffst du's, dass der Waffenberg sich neigt und stürzt allmählich in den Ozean, und endlich schwimmt sich frei der schwere Kahn. Da sag ich gern vom Wasser, dass es steigt, und endlich schwimmt sich frei der schwere Kahn. Da sag ich gern vom Wasser, dass es steigt. Komm, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Anfangs hörten wir gleich eins eurer schönsten Lieder und sprach das Noah Weib. Gesang Susanne Grütz, Text Andreas Reimann und du am Hammerklavier. Hubertus, du hast aber eigentlich Eisenbahner gelernt. Du bist also ein singender Schaffner? Also es ist schön, dass du nicht beim Urknall anfängst mit dem Schaffner. Nein, das heißt nicht Schaffner, das heißt Zugbegleiter. Aber ich kann dir sagen, Folgendes dazu erklären. Ich habe ja Abitur mit Beruf gemacht, also in dem Fall Eisenbahner. Und wenn der Zugbegleiter, also der Chef, keine Lust hatte, hat er den Lehrling losgeschickt, um Fahrkartenkontrolle durchzuführen. Nun war ich 15 Jahre alt und sind die Schwarzfahrer, ne? Was soll ich gegen die ausrichten? Ich habe dann immer gesagt, Leute, steigt aus, wenn der Chef kommt, gibt es Ärger, steigt an der nächsten Station aus und dann kommt der nächste Zug, bleibt, versucht euer Glück dann dort. Und dann kannst du dir vorstellen, da hat man dann gar keine Lust zu singen, höchstens hat man Bammel vor dem Job. Ne? Und bevor du angefangen hast zu singen, wolltest du auch erstmal Leine ziehen, also über Ungarn nach Österreich. Und wurdest heute vor über 30 Jahren, also exakt am 22. August 1969, verhaftet. Mensch, wir haben heute den 22. August, das stimmt. Man kann das ja ruhig mal sagen. Es ist auf den heutigen Tag, genau 48 Jahre her, schäme ich mich nicht, dass es schon so lange her ist. Nicht wahr? Und da hast Oder du, was war deine Frage jetzt? Naja, was ist mit dir passiert? Dann, wenn du in der DDR verhaftet bist, wären dann auch noch kein Kinderspiel. Es gelang eine gewisse Auszeit, sagen wir mal, von 15 Monaten. Knast nennt man das im Volksmund. Gibt es da einen Song dazu? Ja, Andreas Reimann habe ich dort, sagen wir mal, vertieft kennengelernt. Ich habe ihn schon 68 kennengelernt. Dann war er plötzlich verschwunden. Keiner wusste, wo er ist. Er war dann schon in Cottbus und ich stieß dann sozusagen zufällig dazu, lernte ihn dort kennen. Und er hat dann einen Song geschrieben, Lied an die näheren Narren, was das Thema Knast ein bisschen vertieft. Sagt mich alle Welt für klug hält, hält mich manche für ein Flugfett, wo er dann irgendwann mit Problemchen angetan. Wenn es sein muss, nach zum Vierer ohne weiteres landen kann. Mann, oh Mann, nach bin ich denn? Affenklettergitter, Mann, oh Mann, wie ich dich kenn, werd ich sorgen, dass ich brenn, dass der ganzen Affenbande sich vom Schreck erholt, ziemlich schnell der Arsch verkohlt. Welt für klug hält, mich so manche für den Zug hält, abgebrüht kommt er mit, wenn's mich mal zum Pissen zieht und bepinkelt mich wie üblich mit gebrochenem Gemüt. Mann, oh Mann, ach bin ich denn dieser Affenmüllverwalter, Mann, oh Mann, wie ich mich kenn, werd ich noch zum eigenen Fan. Grüße auch mein Bild im Spiegel und ich stell mein Denkmal still oben auf den Affenmüll. Tja, also das ist schon, ich meine, ich höre gerne mal so ein altes Ding wieder, ja, das ist durchaus das Lied an die näheren Narren gewesen. Dummerweise gibt es das aber zweimal und dieses Lied, was das Herauskommen aus dem Knast behandelt, ist das nun gerade nicht gewesen. Das tut uns jetzt und mir ganz besonders leid. Aber es ist auch mal schön, also für mich das wieder mal zu hören, ja? Oder was sagst du, Dieter? Aber beim Thema bleiben wir trotzdem noch mal kurz, weil das ist ja heute ein bisschen anders als damals. Heute gehört es eigentlich zum guten Ton. Es kommen Fußballer in den Knast und auch Musiker. Aber zu DDR-Zeiten war das meistens das Ende der Karriere. Wie ist es dir dann dennoch gelungen, Musik zu studieren und auf die Bühne zu kommen und dann vielleicht sogar noch ins Fernsehen? Ja, auch ins Fernsehen, ja. Also das kann man schon so sagen, es ist ein sehr, sehr widersprüchliches Land gewesen. Es wissen alle Bescheid, keiner weiß was, alle wissen Bescheid. Und nichts klappt. Aber die Widersprüche sind, dass man eben zum Beispiel mit einem Ausreiseantrag und ich mit dieser Vorstrafe behaftet, auch durchaus zur Armee, zum Ehrendienst für das sozialistische Vaterland eingezogen worden bin. Das beißt sich ja schon ein bisschen. Dann beißt es natürlich, dass man zu einem Studium zugelassen wird, wenn auch zu einem Kunststudium. Vielleicht hätte man mich auch für Journalismus nicht genommen, ja? Im weiteren Verlauf der Geschichte ist es auch so gewesen, dass ich Förderung erhielt, also einen Mentor hatte, was ja auch Geld kostet. Und der Geldgeber, die KGD Leipzig damals, musste davon ausgehen, dass mein Ausreiseantrag in die Bundesrepublik ja noch läuft. Zu viel Widersprüche auf einem Haufen. Okay. Studium, welche Leute haben dich in dieser Zeit beeinflusst? Du hast es schon angedeutet, Andreas Reimann war eine wichtige Begegnung und da gibt es diese Geschichte, als du im Krankenhaus warst und er dir einen Stapel Papier vorbeibrachte. Ja, also immer mal wieder kam er in die Nikolai-Rumjantsev-Straße bei den Mayerschen Häusern in, ich weiß jetzt nicht, wie der Stadtteil heißt, in die Robert-Koch-Klinik. Ich habe vielleicht, aber das weiß man nicht so genau, durch den Aufenthalt im Knast eine Tuberkulose mir eingefangen und hielt mich dort 5 Monate auf. Es war eigentlich sehr angenehm. Ich hatte einen Flügel zur Verfügung, der im Herrenhaus stand, von der Firma Sack, ja, Bodenbearbeitungsgeräte später. Und da habe ich dann die Texte von ihm, die er vorbeigebracht hat, komponiert und so entstanden die ersten 50 Lieder. Reimann sagte, er bringt die Texte nur, damit ich nicht versauere und was Ordentliches zu tun habe. Okay, 50 Lieder und die hast du in dieser Zeit vertont. Wie hast du das gemacht? Ich meine, wie vertont man 50 Texte? Hast du dich einfach ans Klavier gesetzt, ausprobiert oder hast du die Noten aus dem Kopf geschrieben? Wie also macht man das? Die Sache fing so an, dass der Reimann wurde etwas, ich weiß gar nicht mehr, wann wir entlassen worden sind. Irgendwann kam er, also nach unserer gemeinsamen Entlassung aus Cottbus, kam der zu Hause zu mir an, hat mir einen Text hingelegt und meint, du kannst doch ein bisschen Klavier spielen, nun mach doch mal eine Musik dazu. Und da habe ich ihm gesagt, ich habe nie komponiert, wie soll das jetzt gehen? Ach, du zickst nur, meint er. Und dann habe ich ihm das Lied vorgespielt, das war fertig. Und dann hat er immer noch gesagt, ja siehst du, es geht doch. Und du zickst nur rum. Wer sich gewundert hat über die Sache, war nicht, also nicht er, sondern ich habe mich gewundert, dass das geht. Und das ist ja nun keine Arbeitsweise. Das ist ja nun gar nichts. Also man liest den Text und es fällt einem was dazu ein. Und mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Wenn einem nichts einfällt, dann fällt einem eben nichts ein. Und bei den Reimann-Texten ist es so gewesen, dass mir immer was eingefallen ist. Das ist, wie gesagt, keine Arbeitsmethode. Da kann man auch nicht sagen, also wie man das macht, kann man nicht sagen. Das ein gewisses musikalisches Talent oder Feeling gehabt und das passte dann zu den Reimann-Texten, zumindest in dieser Zeit. Und wenn ich das jetzt mal so nennen darf, ihr habt mit eurem Knastprojekt, ne, ihr habt euch ja dort so ein hübsches Doppelzimmer im Gefängnis, wenn ich mal das so nennen darf, die Leipziger Liederszene begründet. Vor euch gab es ja nicht viel, beziehungsweise es gab Kurt Demmler, es gab Banach, der ausgereist wurde. Aber was ihr dann angefangen habt und was dann in den 80er Jahren zur Blüte kam, das war ja damals so noch in den Kinderschuhen und die 50 Texte sind sozusagen der Grundstock dazu. Wie sah das damals aus? Welche Auftrittsmöglichkeiten gab es? Welche Kontakte gab es? Welche Anregungen habt ihr empfangen? Man muss ja, um auf die Bühne zu gehen, eine Einstufung haben. Die hatten wir ja nicht. Also kriegen wir ja keine offizielle Mucke irgendwo. Ja? Und dann haben wir einfach die Lieder gehabt. Ein Gitarrist war dabei, eine Sängerin und ich. Und der Reimann hat noch ein paar Sachen gelesen und so lustige, sehr lustige Sachen, von denen er sich heute mehr distanziert, als dass er es nochmal lesen würde. Und dann gab es eben Privatauftritte in Villen, zum Beispiel Leipzig-Kohles Schillerweg, erinnere ich mich. Das ist so ganz fein gewesen, wo die Hussen erst noch vom Sessel gehoben werden mussten, bevor sich jemand setzt. Und da stand auch ein Konzertflügel und es war eigentlich eine Halle, kein Wohnzimmer, es war riesig. Und da waren dann viele Leute da, die kamen alle durch Mundpropaganda. Natürlich waren die alle sehr irritiert. Und Reimann wollte immer eine Diskussion haben, die kam nie zustande. Die Leute waren irritiert, weil wir hatten Singeklub und Demmler. Und dann hörte das aber auf, was wir machten, schien irgendwie. Also in dieser Zeit gab es einen Singleclub, diese FDJ-Singleclubs mit ihren roten Songs und den Dämmler und ansonsten war nichts und ihr machtet plötzlich was ganz anderes. Das war was völlig anderes. Wir reden jetzt vom Jahr 74, 74, 75, wo diese Privatveranstaltungen stattfanden. In irgendwelchen Villen, großen Wohnzimmern von irgendwelchen Leuten. Und da haben wir dann gedacht, Mensch, das ist eigentlich schön. Und die Leute interessiert es, die Leute finden das gut. Wenn sie auch etwas irritiert waren, die Frage, die am meisten kam, hieß, dürften ihr das? Na, also man konnte sich das gar nicht vorstellen, dass man das irgendwie machen darf. Und dann haben wir ja doch 1975 die erste Einschufe, weiß ich noch, dass es 75 war, gemacht. Und wir hatten dann noch so ein böses Lied über die Jessi, da kommt der Satz drin vor, kommt, also ne, Jessi ist eine Nütte, kam der Satz drin vor, kommt zurzeit kein Prinz einher, kommt vielleicht ein Funktionär. Und Reimann hat noch gesagt, das könnt ihr nicht spielen, die hauen euch. Und der Vorsitzende der Einschufungskommission sagte dann die schönen Worte, endlich sagt's mal einer. Man kann, ja, man kann natürlich auch mal auf die, damit die Loyalität der Leute in Leipzig hervorholen mit so einer Äußerung, mit so einer Anekdote, ja. Also das ist schon alles ziemlich loyal gewesen. Vielleicht ist die Leipziger Loyalität oder Toleranz, Duldung auch ein bisschen daran schuld gewesen, dass ich ein Studium habe anfangen dürfen. Okay, nach dem Studium hattest du jemand, der offensichtlich gesehen hat, dass da ein Talent dahinter steckt und der zu dir meinte, was du machst, ist großartig, aber so geht's gar nicht. Ja, das weiß ich. Das war noch in Leipzig im Studiokeller, was später Tuvalu hieß. Da war der damalige Vorsitzende der Unterhaltungskommission, nein, du musst mir helfen, wie hieß das, dieses Anhängsel dieses, an die Karte? Dieses Komitee für Unterhaltungskunst, dieses Wortmonstrum, das kriegen wir jetzt nicht hin. Das, ja, das hieß irgendwie anders. Jedenfalls, der war da und der sagte, ich sollte doch mal mit dem Werner Bernreuther Kontakt aufnehmen. Der sei heute auch da und hat das gehört, was ich gemacht habe. 3-4 Songs habe ich gespielt. Und der Bernreuther hat dann gesagt, was du machst, ist großartig, aber so geht's gar nicht. Schöner Satz. Es fehlen die Nuancen und das alles. Und man könnte das lernen, hat er gesagt. Und da habe ich gesagt, und bringst du mir das bei? Und hat gesagt, ja. Und dann wurde er mein Mentor und wir haben 3 Jahre zusammengearbeitet. Haben wir einen Song aus der Zeit? Ach, das, ja, das wäre aus dem Programm Glashaus, das war das, was ich mit ihm erarbeitet habe, dieses Programm. Wie heißt der Song? Wir nehmen mal Ich weiß nicht warum. Okay. Bittere Bier überspült, warum tut mir immer noch irgendwas weh? Wir sind auseinandergegangen, so leis wie mir. Bei den Gewittern gerinnt und hatten kaum angefangen und waren Kinder, mein Kind. Das letzte Wort gesagt. Es war aber da an jenem Tag. Ich habe dich damals nichts mehr gefragt, begriff nicht und war ohne Frage. Ich weiß nicht, warum diese Lieb nicht ertrank im Bier und zur rechten Zeit. Ich weiß nur, dass ich in deiner Tiefe versank, bis in die Wirklichkeit, bis in die Wirklichkeit. Hier ein recht einfaches Chanson gehört, aber da habt ihr doch wahnsinnig lange dran gearbeitet und ich kenne den Werner Bernreuther ja auch recht gut und ich habe zu ihm mal gesagt, der Bernreuther ist so pingelig, der hat den Fehler schon entdeckt, bevor du ihn gemacht hast. Und er hat ja die Songs oder was man gemacht hat, mehr zerrissen und dann bist du nach Hause gegangen, hast eine Woche überlegt, wie baue ich denn das, was er jetzt zerrissen hat, wieder zusammen, ja, und dann war er doch mal knetig und hat dir ein kleines bisschen unter die Arme gegriffen. So war das doch so ungefähr, oder? Er hatte eigentlich immer den Ruf, jedenfalls bei den meisten, die ich kenne, dass er alles kaputt macht, alles zerreißt und dich dann alleine lässt. Das ist aber jetzt mal so gesehen, bei Werkstätten, wo man eine Stunde mal sich unterhält oder einen Tag lang, ist das durchaus so. Ich habe ja mit ihm 3 Jahre gearbeitet und das ist durchaus ganz anders. Dann kommt man dann langsam in die Phase rein, wo es wieder zusammensetzt. Mit meiner Hilfe natürlich, muss man schon sagen. Mit meiner Hilfe wurde das Lied dann wieder zusammengesetzt, bis er mal irgendwann zufrieden war. Und Werner hat immer geredet von der Kunst der Wiederholbarkeit. Das heißt, wenn du früh 4 geweckt wirst, müsst du das genauso gut können, als wenn du voll in Form bist im Nachmittag oder Abend. Na, kleine Differenzen sind erlaubt. In der Linie nach oben oder nach unten sind kleine Abweichungen erlaubt, aber es darf über eine gewisse Grenze nicht hinausgehen. So hat er das gesagt, früh um 4 oder um 3. Wecken und sofort spielen. Muss das klappen. Nun nennen wir den Werner Bernreuther ja hier heute Guru der ostdeutschen Liedermacher. Der hat ja nicht nur in Leipzig in den Chansonwerkstätten eine wichtige Rolle gespielt. Der hat ja auch im Kloster Michaelstein diese Chansontage über fast 20 Jahre geleitet, wo du auch teilgenommen hast. Hast du noch ein paar Worte über Werner und vor allem, welchen Song von dir würde Werner sich denn jetzt wünschen? Ja, aber wen man unbedingt erwähnen müsste, mit wem er gearbeitet hat und wen er auch zur Hochform gebracht hat, war ja Kraftschick. Ja. Ja, das muss man ja doch dazu sagen. Michaelstein war eigentlich ganz wichtig, so als Spaß. Das war jetzt nicht eine Veranstaltung, wo man hinfährt, um was zu lernen oder sowas. Das hat einfach einen riesen Spaß gemacht. Die Leute haben sich regelrecht geprügelt. In der Nacht bis früh um 5 wollte jeder mal drankommen und ein Lied singen. Und dann war noch der Maître de Plaisir, der dann immer seinen Daumen gehoben hat. Dann durftest du noch ein zweites Lied singen. Und der hat dann auch bestimmt, wer als nächstes dran ist und so weiter. Das nannte sich Sängerkrieg auf der Truhe. Sängerkrieg auf der Bühne stand die legendäre Truhe, wo der Liedermacher mit der Gitarre saß. Ich saß ja leider am Klavier, eben nicht auf der Truhe, sondern auf einem Hocker am Klavier. Aber das geht auch. Okay, welchen Song würde Werner sich jetzt wünschen? Werner hat gesagt, Im Halblicht ist eine Jahrhundertmelodie, das ist ein Welthit. Er meinte dazu, also darüber habe ich mich natürlich gefreut, ne? Wer schreibt schon mal eine Jahrhundertmelodie? Er hat natürlich gesagt, das müsste Semino Rossi singen, du hast dich die Stimme dazu zu dem Welthit. Semino Rossi würde das schaffen. Aber wir hören jetzt vielleicht doch die Fassung von mir. Semino Rossi würde dann diesen Text nicht nehmen. Okay. Ja. Angst. Es wird mir im Halblicht so bang, wenn du jetzt nicht alles verlangst. Denn weniger habe ich nicht. Mein Herz tät mir grammweise leid. Soll ich bestraft mit Verzicht verzichten auf Zweisamkeit? Zu blenden die Dämmerung und selbst dein Launenflug verhilft mir vielleicht auf den Sprung. Was fliehst du? Du fliehst mich kaputt. Gern wär ich ein wohnliches Haus und brackle zu elendem Schutt und du schon vorm Einzug ziehst aus. Der Steinweinsalpeter, der Stein schreit nicht und vielleicht schweig auch ich, da du mir so misstrauensallein nicht glaubst, mein, ich liebe dich, dich, dich. Vielleicht schweig auch ich, da du mir nicht glaubst, mein, ich liebe dich. Das Programm Glashaus, aus dem dieses Lied war, hatte Anfang der 80er Jahre Premiere. Du hattest aber auch vorher schon an Chanson-Werkstätten und auch an Wettbewerben teilgenommen. Gab es Preise und welche? Ich habe 1974 schon in Frankfurt Oder am Nationalen Chanson-Festival teilgenommen. Am Kompositionswettbewerb allerdings nur mit einem Lied an der Ruda und einen Preis dafür tatsächlich erhalten. Das war aber sicher nicht der einzige, oder? Ich bin als damals ja noch nicht Interpret gewesen. 1981 habe ich an derselben Stelle in Frankfurt oder einige Songs gespielt und damals einen Preis des Komponistenverbandes, des Deutschen Komponistenverbandes hieß das, bekommen. Und dann bist du nochmal angetreten, ne? 1985 mit Susanne Grütz zusammen hatten wir dann zwei Preise. Da habe ich dann den Preis der AWA erhalten und Susanne hatte den Preis des Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt, also des Schirmherrn des Festivals erhalten. Da habt ihr also richtig abgeräumt, um es mal so zu sagen. Da haben wir abgeräumt, ja. Ja. Ja. Vielleicht legen wir jetzt ein Stück auf, was mit Susanne eingespielt wurde. Jetzt müsste mal was Lustiges kommen. Ja, ja. Dann macht es. Naja, dann macht man. Was? Venedig. Gut, Venedig, okay. Komma, Deutsch gesehen. Okay. Es stinkt Venedig besonders sehr, wie unser Kartoffelkeller. Von Städten am Meer, da wartet man mehr. Hier gibt's überhaupt nichts als Gondelverkehr, als wär ich eine Asexuelle. Die haben da so einen Markusplatz hier, mit einem Palast für die Docken. Ich glaube, mein Wolfsspitz, der würde drin irr. Und raus vor der Tür schwirrt Taubengetier. Ich hab schon Zecken im Socken. Venedig sehen und sterben, der Satz ist gar kein Schmarrn. Die haben dort nichts als Scherben und nicht mal Auto kann man fahren. Man sagt mir, die Stadt sei auf Pellen gebaut. Die Lüge, die könnte sich schenken. und hat mich bis heute noch keiner beklaut. Dann doch nur mich und das sag ich laut, vom Clown gar keck abzulenken. Auch kriegen die keine Buletten zustand, dazu sind die wohl zu nervöse. Die krümeln ihr Hackfleisch und nennen den Schmand mit Käse bestreuseltem Knoblauch nen Land, Spaghetti alla Bolognese. Wenn ihr nicht sehen und sterben, der Satz ist gar kein Schmarrn. Die haben dort nichts als Scherben und ich mein Auto darf mal fahren. Zum Spallen ist auch, wie die Deutschreden tun, das bröckelt wie Alabaster. Der Kellner obt hektisch herum wie ein Huhn und das sind den teuren Italierschuhen auf holprigem Tonerpflaster. Da stehen die Palais, gar mittendrin in der Suppe. Die zähst wie langsam zerlaufener Käse. Ach, schön wär's, wenn ich jetzt im Bierkchen säß und nicht in einer morschen Schaluppe. Wenn ihr nicht sehen und sterben, der Satz ist gar kein Schmarrn. Die haben dort nichts als Scherben und ich mein Auto darf mal fahren. Das ganze Venedig ist eigentlich Schnee, obwohl man sehr schwitzt in Venedig. Und wenn ich die Pizzas hier doch überstehe und all diese Kirchlein für Seelenweh, dann war mir mein Wotan wohl gnädig. Venedig sehen und sterben, der Satz ist gar kein Schmarrn. Die haben dort nichts als Scherben und ich mein Auto darf mal fahren. Sterben, der Satz ist gar kein Schmarrn. Die haben dort nichts als Scherben und ich mein Auto darf mal fahren. Bevor wir zu deiner Partnerin Susanne Grütz kommen, vielleicht doch noch mal eine Frage zu dem Texter. Das sind alles Reimann-Texte gewesen, der letzte über Venedig und auch die Liebeslieder vorher. Ja, das stammt alles aus einem Kopf, aus dem von Andreas Reimann stimmt. Wie war die Zusammenarbeit mit ihm? Bist du da hingegangen, hast gesagt, ich brauche jetzt einen Song über Venedig oder habe mich gerade mit der verknallt, bin unglücklich, schreib mir mal einen Love-Song? Oder wie? Das gab es auch mal, da hat er aber gesagt, du brauchst einen Love-Song, hat er gesagt, du brauchst ein Liebeslied und schrieb ein Friedenslied. Das war großartig und versöhnte zu einigem Maße. Ja, das stimmt. Aber die Zusammenarbeit war eigentlich nicht so, dass man irgendwas bestellt hat. Er hat irgendwas geschrieben und man hat es dann gekriegt von ihm. Bei dem Venedig eben gehört, das stammt aus dem Programm Tatort Stadt, war das aber anders. Wir wollten ein Programm machen und er hat tatsächlich mal geschrieben, sozusagen auf Bestellung, und haben gesagt, das Programm soll heißen Tatort Stadt, ne, mach mal. Und dann hat er in 6 Monaten, glaube ich, alle Texte zu dem Programm geschrieben. Du bist, was den Reimann betrifft, ja relativ privilegiert gewesen. Der hat ja für eine ganze Menge Leute geschrieben, 20, 30 oder vielleicht noch mehr, auch für Rockgruppen. Also er sagt, es waren 50 insgesamt, 50 Interpreten. Und die haben ja aber nicht alle so viel gekriegt wie du. Ja, aber woran das liegt, kann ich auch nicht sagen. Ob ich da nur privilegiert war, weiß ich nicht. Okay. Wir waren bloß, sagen wir mal, 70er bis Mitte 80er Jahre, waren wir ständig irgendwie zusammen, hatten ständig Kontakt. Und da, wenn man ständig Kontakt hat zum Bauern, hat man auch die meisten Kartoffeln eben. Ne? Naja, du hast also immer mit ihm im Kaffee gesessen und so nach dem Motto, ich gebe dir den Kaffee aus, wenn ich einen neuen Song kriege. Ja. Also wir schönes Bild. Schwenken jetzt mal zu Susanne Grütz um. Da haben wir ja schon, sie haben wir schon in 2 Chancen gehört. Du hast sie entdeckt. Wo, wann und wie ist das abgelaufen? Es war so, dass der Michael Hameitner mich zum Poetischen Theater der Karl-Marx-Universität, damals hieß das, geholt hat. Und ich sollte die musikalische Leitung von dem Kästner-Programm übernehmen. Habe ich auch gemacht, hat sehr viel Spaß gemacht. Auch Anmut kann erschüttern, hieß das Kästner-Programm. Und dann habe ich mir natürlich auch nochmal Stücke angeguckt, die sonst so da liefen, mit denen ich nichts zu tun hatte. Und da war eins, wo lauter amerikanische Präsidenten erschossen wurden. Die landeten immer in der Mülltonne und wurden von einem Mädel weggefahren. Und das war Susanne, die Die sollte niemals irgendwie eine Rolle kriegen, weil sie hat ja keine Stimme und ist zu leise. Sie spricht zu leise, kann deswegen also nicht auf die Bühne gehen. Aber das war immer ihr Traum. Schauspielerin oder Sängerin, sei mal jetzt dahingestellt, wollte sie immer werden. Und naja, ich habe die gesehen und dachte mir, ach, naja, das könnte vielleicht was werden. Ja, im weiteren Verlauf ist sie dann zu Konzerten mitgefahren, hat sich die Songs angehört von mir und hat ein sehr gutes Gedächtnis bewiesen. Sie hat Melodie und Text drauf gehabt nach 2 Konzerten und hat dann aber auch nicht getraut, sich vorzusingen. Sie hat mir eines Tages eine Kassette gegeben. Und wo das alles a cappella nur gesungen war. Und dann dachte ich, naja, da könnte man ja nur eigentlich was machen. Und so fingen wir dann an, musikalisch zusammen zu arbeiten. Ja, hättest du dann noch einen Song von ihr mit dir? Da müssen wir jetzt überlegen, was so ganz am Anfang, weiß ich jetzt nicht. Also im Programm Kaffee Knacks vielleicht, das war ja zwar das zweite Programm, das erste hieß Und sage gar, was mein Begehren ist, da haben wir aber keine Mitschnitte davon. Oder jedenfalls nur sehr schlecht. Dann nehmen wir was aus dem zweiten Programm Kaffee Knacks, was immer so gerne genommen wird und gern gehört wird, ist Heute hat mein Geliebter Hochzeit im Strandhotel. Das könnten wir vielleicht spielen. Glauben Sie nicht, ich wäre nur bestellt und nicht abgeholt. Ich warte auf keinen. Ich bin nicht zu haben von dem Whisky pur. Ich stehe hier nur und müsste eigentlich weinen. Heute hat mein Geliebter Hochzeit im Strandhotel. Alle Fenster sind hell, aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Ich weiß, dass er an mich denkt, denn ich habe ihm mehr geschenkt als ein paar Krawatten. Denn ich habe ihm mehr geschenkt als ein paar Krawatten. Sehen Sie, dort stehen sie, beide Hand in Hand. Sie hat ihn mir ausgespannt. Nicht mit Reizen, nicht mit Charme. Sie hat Geld an den Füßen, wie man so sagt. Und ich bin arm. Sonderbar, dass ich nicht traurig bin. Natürlich bin ich nicht froh. Wo die Liebe hinfällt, da fällt sie hin. Das ist nun einmal so. Heute hat mein Geliebter Hochzeit im Strandhotel. Alle Fenster sind hell, aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Ich weiß, dass er an mich denkt, denn ich habe ihm mehr geschenkt als ein paar Krawatten. Denn ich habe ihm mehr geschenkt als ein paar Krawatten. An einem Märztag sprach er mich an. Ich wollte zum Friseur. Wir landeten auf Umwegen dann in den Dünen am Meer. Wir gingen am Abend ins Strandhotel und waren am Morgen ein Paar. Und dann verging die Zeit so schnell. Was ist denn schon ein Jahr? Heute hat mein Geliebter Hochzeit im Strandhotel. Alle Fenster sind hell, aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Ich weiß, dass er an mich denkt, denn ich habe ihm mehr geschenkt als ein paar Krawatten. Denn ich habe ihm mehr geschenkt als ein paar Krawatten. Glauben Sie nicht, ich wollte ins Wasser. Sehe ich so aus? Ich müsste schon lügen. Ich wäre jetzt zu haben für den Whisky pur. Man steht ja nicht nur so herum zu seinem Vergnügen. Sonderbar, dass ich nicht traurig bin. Natürlich bin ich nicht froh. Wo die Liebe hinfällt, da fällt sie hin. Das ist nun einmal so. Heute hat mein Geliebter Hochzeit im Strandhotel. Alle Fenster sind hell, aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Ich weiß, dass er an mich denkt, denn ich hab ihm mehr geschenkt als ein paar Krawatten. Denn ich hab ihm mehr geschenkt als ein paar Krawatten. Neben den Teilnahmen an Chansontagen gab es ja auch Tourneen. Fernsehauftritte auch? Also sporadisch, aber das Fernsehen mehr Rundfunk. Aber angenommen, an sich war das Fernsehen auch manchmal da. Zum Beispiel gab es 1986 den Liederzirkus mit Zirkus Lila und die Barbara Thalheim war dabei. Und Gerhard Schöne, Tobias Klug aus Leipzig und der Werner Bernreuther, da war der Mitschnitt in der Oper Erfurt. Und die Sendung wurde auch gesendet, übrigens 72 Minuten, das ist schon bemerkenswert lang. War das die Sendung, die sie dann ans niederländische Fernsehen weiterverkauft haben? Das hat der Werner Bernreuther mal erzählt, ja. Ich weiß das nur von ihm, dass das nach Holland oder Belgien verkauft worden ist, ja. Die Abschlussveranstaltung von den Chansontagen in Frankfurt-Oder wurden übrigens in den 80er Jahren, wo das Chansonfestival ja dann nur noch alle 2 Jahre stattfand, regelmäßig im Fernsehen übertragen. Und nach der Wende wurden wir nach Berlin eingeladen zu einer sogenannten Wiedergutmachungsveranstaltung, ein TV-Mitschnitt. In Berlin, in der Wabe war das, glaube ich, die es ja heute noch als Veranstaltungsort für sowas gibt. Weil die Liedermacher, hieß es, doch in der DDR ein bisschen sehr kurz gekommen sind, weil sie das Fernsehen eben sich sozusagen mit einer Wiedergutmachungsveranstaltung sozusagen regelrecht entschuldigen für unser zu kurz kommen. Wenn ich mich recht erinnere, hattest du mehrere Programme, nicht nur mit Susanne Grötz, sondern auch noch mit anderen. Du hattest jedes Jahr oder alle 2 Jahre ein neues Programm und du bist eigentlich in der Woche 5-mal auf Tour gewesen. Ich weiß das noch, also dich anzutreffen war immer schwierig und musste den Tag abpassen, wo du gerade mal zu Hause warst. Und dann musstest du ja auch noch ausgeschlafen sein, weil die Wege waren ja nicht so kurz. Neben Susanne als Partnerin und Reimann als Texter gab es auch noch andere Bühnenpartner, ja auch Musiker zum Teil, ne? Also wer aber ganz wichtig war, ist der Leipziger Schauspieler Dietmar Vogt gewesen. Wir haben zusammen die Galgenlieder inszeniert. 1983, also das Programm gab es schon, aber er ist dann 1983 dazugestoßen. Und wir haben dann die Galgenlieder zu zweit gemacht. Die dritte Person war eine Puppe. Und das war eine ganz wichtige Sache, das haben wir bis 2001 gespielt, ich glaube 300-400 Mal. Da war der Dietmar schon ganz wichtig für mich, ja. Okay, ab 86 hattest du aus deinem Robenraum ein kleines Tonstudio gezaubert. Heute keine große Sache, das hat so fast jeder, der ein bisschen Musik macht. Aber damals, in Anbetracht von überhaupt nicht vorhandener Technik, war das schon großartig. Ich erinnere mich, als Aufnahmemaschine diente eine Tesla Vierspur-Tonbandgerät Marke B116. Zu Gast in deinem Studio waren unter anderem... Ja, da müssen wir gleich zuerst mal wieder den Werner Bernreuther erwähnen. Obwohl der erste war eigentlich Jens Paul Wollenberg und da haben wir die Schimmelblume aufgenommen. Ja, die Schimmelblume. Mit der kühnen Besetzung Gitarre, Kontrabass, ein Horn war dabei. Viertes weiß ich jetzt nicht mehr. Und der Wollenberg hat gesungen. Da bin ich immer noch ganz stolz, dass wir die Schimmelblume aufgenommen haben. Das hat mir unheimlich gut gefallen, nämlich. Das spielt ja auch mal eine Rolle, dass man nicht bloß die Technik macht. Der Werner Bernreuther, das wurde eine ganze CD, es waren glaube ich 15 Songs, die wir aufgenommen haben, die er zur Gitarre gesungen hat. Dann kam noch eine kleine Formation von erst 3 Leuten, Frank und Frei. Der Dieter Kalka war dann auch noch da und die Christine Tiepelmann. Heute nennt man das ja Magnetistat, also kommt aus dem Russischen. Die haben ja in der Sowjetunion die ganzen, alles was so verboten war, wurde über Kassetten oder sowas oder über Tonbänder unter die Leute gebracht, massenweise. Das kommt, das Samizdat und Magnetistat ist so letztendlich, Samizdat ist für die Druckerzeugnisse, Magnetistat die Tonbänder. War das ein echter Underground, illegal oder wie habt ihr das damals überhaupt verkauft? Ja, Moment mal, ich komme gleich drauf. Magnetistat ist ein schönes Wort. Ich weiß nämlich von Leuten, dass ein Band von uns an der BAM lief. BAM, was war das? Das weiß ich auch nicht mehr. Das war ein Bauvorhaben der Sowjetunion, wo die DDR Stahlröhren dazu... Ach, das hier, diese Erdgastrasse. Erdgas- oder Erdöltrasse gebaut hat und da wurden DDR Stahlröhren geliefert. Und die jungen Leute fuhren gerne dorthin, weil das gab viel Geld. Und das Gehalt in der DDR lief, glaube ich, dann weiter. Irgendwelche Leute, habe ich mal gehört, hatten ein Band von uns und das lief dann dort an der BAM. Kleiner Gruß aus der Heimat, ne, okay. Sozusagen. Ja, also Underground, finde ich, ist das nicht gewesen. Illegal ist das auch nicht gewesen. Vielleicht die Verbreitung aufgrund von Rechtsfragen, aber das weiß ich nicht. Verkauft haben wir selber, also das Duo Grotzschmidt, haben Kassetten verkauft, allerdings nur zum... Selbstkostenpreis der Kassette, wenn ich mal erinnern darf, kostete eine Chrom-Kassette 22 Mark. Und wenn man jetzt noch einen Gewinn haben will, dann haben wir uns aber gescheut, 25 oder 30 zu verlangen. Wir wollten das Geld für die Kassette wieder haben und er hat dann dafür 22 Mark bezahlt und bekommt dafür eine bespielte Kassette. Die Leute haben sich sehr gefreut. Okay, gehängt worden bist du dafür nicht? Nein. Wir spielen aber dennoch jetzt den Henker. Von Paris? Von Paris. Aha. Ist wer zu henken in Paris? So macht das Jean Plumcock. Der trägt den scharlachroten Rock und von Seide ein weißes Chemis. Erscheint er auf dem Blutgerüst, dann seufzen die Frauen, wie schön er ist. Erscheint er auf dem Blutgerüst, dann seufzen die Frauen, wie schön er ist. Zuschlägt, schwingt er stolz das Beil und trifft präzis genau zwei Finger überm Chemis und der Kopf rollt herunter vom Holz. 200 Köpfe er schon und mehr, die Frauen seufzen, wie stark ist er. 200 Köpfe schon und mehr, die Frauen seufzen, wie stark ist er. Und spritzt das Blut ihm auf die Hand, dann wischt er's in ein weißes Tuch und wirft's mit einem leisen Fluch in die Menge hinunter vom Stand. Da wird's zerrissen und geküsst, die Frauen seufzen, wie süß er ist. Da wird's zerrissen und geküsst, die Frauen seufzen, wie süß er ist. Ist ist wer zu henken in Paris. So macht das Jean Plumcoq. Robertus, wie viele CDs sind bis dato entstanden? Wie viele Programme? Müssen ja ein Dutzend sein. Du galtest als extrem produktiv. Theatermusik, Filmmusik. Ich habe gehört, du hast zu Dylan was komponiert. Es gab Theatermusiken, die habe ich an der kleinen Bühne Naumburg gemacht, in den 2000er, Anfang der 2000er Jahre, für vieles für Kinder. Zwei oder drei Stücke. Reimann hat ja eine Kinderoper geschrieben, also das heißt, er hat das Libretto gemacht und 86 war die Erführung der Kinderoper der Drache Drax am Leipziger Kindertheater Junge Welt, damals noch im Weißen Saal. Ja, CDs, es gab mal in den 90ern eine Zeit, da standen drei CDs, verschiedene gleichzeitig in Leipziger Läden herum, da habe ich mich gefreut. Es gibt mehrere Sampler, eine sächsische Scheibe vom Zeitpunkt, dieser Zeitpunkt sächsische Songs nannte oder irgendwie das, Sampler vom Rockwettbewerb, weil ich auch mal ein Rockmusikprojekt gemacht habe, der große Reiz heißt das. Ja, auch so Dylan erwähnst du. Ich habe zu einem Lied, ich habe mit einem Freund zusammen gesessen und ein Lied erwähnt, wozu es auch ein Bild gibt, ein Gemälde, Desolation Row, und habe gesagt, ich mache zu jeder Strophe des Liedes, was wahrscheinlich der meistdiskutierte Dylan-Text überhaupt ist, weil keiner weiß, worum es eigentlich geht, bis heute nicht. Der Meister verrät es nicht. Schreibe ich zu jeder Strophe ein Klavierstück. Es sind 10 Klavierstücke unter dem Titel Desolation Row entstanden. Das war es eigentlich. Ja, dann haben wir vorhin doch hier im Sender, haben die das hier ausgebuddelt, dass du hier auf im Internet, auf YouTube, dass du da deine, teilweise ein ganzes Programm drauf ist. Das wusstest du selbst nicht, oder? Na, ich war erstaunt, dass ich hier reinkam, dass das läuft. Das ist ja eigentlich vollständig das Café Knacks vom Oktober 88, wie ich gesehen habe. Unser ehemaliger Gitarrist Sigmund Kiesand hat das offensichtlich reingestellt. Und ich habe gar nicht gewusst, dass es den Mitschnitt überhaupt gibt. Dann hast du ja selbst dir in den 2000er Jahren oder 90er Jahren ein kleines Studio zugelegt. Du hast ja auch Leute aufgenommen. Du hast auch CDs produziert für andere. Nee, dann aber nicht mehr. Dann haben wir nur noch die eigenen gemacht. Ach, ja. Dann hast du nur noch die eigenen gemacht. Ja, okay. Ja. Also mit Mehrspurtechnik, so wie sich das heute gehört. Mit Bandmaschine angefangen. Und ordentlich digital, ne? Nein, erstmal nicht. Ach, und dann? Erstmal ganz ordentlich. Und dann kommt da noch die Kramer-Geschichte. Da vielleicht noch zwei Sätze zu Theodor Kramer? Ja, das hat der damals Magdeburger Liedermacher Thomas Riedl initiiert. Der wollte eine Kramer machen. Ich sage, dann wärst du vielleicht nett, du spielst nicht Gitarre dazu, sondern stellst dich hin. Es war ein Riesenproblem für ihn, nicht Gitarre zu spielen, sondern dann auf der Bühne zu stehen und ohne Gitarre und zu singen. Weil ich will ja dann Klavier spielen und er an der Gitarre und ich am Klavier, das ging irgendwie nicht. Also ihr habt die CD zusammen gemacht, du am Klavier? Ich hab etliche Sachen komponiert auch für ihn, für die CD, und etliche seiner Musiken in Klaviermusik übersetzt sozusagen. Und dann hast du aber doch, glaube ich, selbst auch noch eine Kramer-CD. Ja, das ging mir einfach auf den Senkel, dass der nicht aus der Klinik kam. Die wurde ja nie fertig und da war noch im Studio irgendwas kaputt. Also er lispelt fürchterlich, der Riedl, und ich sage, du lispelst nie, aber immer bei diesen Aufnahmen, der Mikrofonverstärker war kaputt, das merkte der Techniker aber dann irgendwie ein bisschen später, musste dir alles nochmal singen, und dann habe ich gedacht, jetzt reicht's mir aber, und habe einfach meine Kompositionen von Kramer alle hintereinander weggespielt, und dann heißt es eben, Schmidt singt Kramer, und dann irgendwann kam natürlich die offizielle Platte von Riedl. Ja, doppelt hält besser. Auch, doppelt hält auf jeden Fall besser, ja. Wir hätten jetzt noch einen Song. Was würdest du als Rausschmeißer? Sind wir jetzt langsam beim Rausschmeißer angekommen? Fast, wenn du noch eine Minute eine besondere Story erzählen würdest. Ach nö, also eine besondere Story, das wüsste ich jetzt. Das also, verschieben wir auf später. Deine ganzen Künstlergeschichten. Vielleicht schaffen wir uns ja nochmal und machen eine Anekdotenstunde oder okay. So. Ja, wäre ja schön. Ja, ich habe in den 80er Jahren einen Text gefunden von Dylan Thomas. Dieser Dylan, nach dem sich angeblich Herr Robert Zimmermann benannt hat. Das Lied heißt, dem Tod soll kein Reich mehr bleiben. Das habe ich damals komponiert und wir nannten das Lied dann immer unsere Hymne. Und ja, spielen wir das doch mal einfach. Das wäre dann unser Rausschmeißer, ne? Und im Tod soll kein Reich mehr bleiben. Die nackten Toten, die sollen eins mit dem Mann im Wind und im Westmond sein. Blankbeinig und Paar des blanken Gebeins ruht ihr Arm und ihr Fuß auf Sternenlicht. Wenn sie irre werden, sollen sie die Wahrheit sehen. Wenn sie sinken ins Meer, sollen sie auferstehen. Wenn die Liebenden fallen, die Liebe fällt nicht. Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben. Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben. Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben. Keine Möwe mehr darf ins Ohr ihnen schreien, keine Woge laut an der Küste zersprühen. Wo Blumen blühten, darf sich keine mehr regen und heben den Kopf zu des Regens Schlägen. Doch ob sie toll sind und tot wie Stein, ihr Kopf wird der blühende Steinbrech sein. Der bricht auf in der Sonne, bis die Sonne zerbricht. Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben. Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben. And the shell of no dominion, dead men naked, they shall be one with the man in the wind and the west moon. When their bones are picked clean and the clean bones gone, the shell of stars at elbow and foot, though they go mad, they shall be sane, though they sink through the sea, they shall rise again. So lovers be lost, love shall not, and death shall have no dominion, and death shall have no dominion. Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben. Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben. Das war aber jetzt sehr rührend. Avec le beau gâteau. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, das war Bald spielt das musikalische Irrfahrt Leipziger Liederszene Teil 1 mit dem singenden Eisenbahnschaffner Pia und Komponisten Hubertus Schmidt. In der nächsten Sendung im September hören Sie Heinz Martin Benecke. C'est alors un conducteur chantant. Auf Wikipedia und der Webseite finden Sie weitere Informationen zur Leipziger Liederszene. Diese Sendung können Sie nachhören auf der Allgäuer Milchschleuder, Poesie und Featurefunk, alles leicht über die Suchmaschinen zu finden. Bis zum nächsten Mal, Ihre Anja Sokolowska-Wierschatzkaja und Andreas Bollenspiegel alias Dieter Kalka. Die nächste Liederszene-Sendung, diesmal mit Heinz-Martin Benecke, hören Sie am 29. September um 20 Uhr. Bis dann!